Phänomenales. Der Begriff der Struktur und sein Erscheinen. Ausgehend von einer eigentlich alleine nur in Teilbereichen als beliebig aufzufassenden Situation hat der Mensch die Aufgabe erhalten, das Vorgegebene für sich anzuerkennen. Mit solch einer Kenntnis des Möglichen soll er zu bestehen versuchen. Dazu kann er sich selbst prüfen und so das Seinige etwas festmachen. Seine Lebenslage wird es wahrscheinlich mit sich bringen können, dass die Lösung der bestehenden Probleme in der Auflösung einer Beliebigkeit der eigentlichen Dinge zu finden ist. Eine solche Erkenntnis ist dem Autor Schneider zugänglich. Ausgehend von diesem Ansatz hat er das Seinige benannt und so dafür gesorgt, dass es hier erscheinen kann, was er selbst dazu zu sagen hat. Mal um mal hat der Autor diese Worte eingelesen, sie erneut in einer etwas brauchbareren Weise gefügt und so das alles zu einem Geflecht verbunden. Diese Sachen sollen einmal gut vor anderen Leuten bestehen können. Eine Beliebigkeit des Gegebenen hat er mit Fug und Recht nicht anerkannt, sondern einen solchen Zustand als überflüssig und falsch, ja sogar als aufgrund einer verkehrten Art der Dinge entstanden angesehen. Dank einer Einbindung von weiteren Vokabeln in sein Werk, bestehend aus einzelnen Aphorismen, ist etwas bei ihm gediehen. So hat er nach und nach kleine, aber eigentliche Bastionen mit Worten zu seinem eigenen Schutz errichten können. Diese verhelfen ihm zu einem etwas ruhigeren Dasein. Es ist so wahr, dass er jetzt endlich Zeit dafür findet, um das eigentliche Brachland in seiner Umgebung etwas zu kultivieren. Das Dasein und der Habitus von Schneider sind dadurch sogar verbessert worden, dass er das bereits ein Stück weit geschafft hat. Das dabei Erreichte hat ihn bereits mit etwas ausgestattet, dessen er wirklich bedarf. Das Gesamte davon bringt etwas mit sich. So hat nach und nach endlich das Wesen seiner eigenen Dinge klar vernehmbar erscheinen können. Diesen Gehalt schaut er sich fortwährend an und lernt so etwas über sich selbst. Er hat auf diese Weise zu einem richtig gehenden Modus des Arbeitens für sich gefunden. Dieser ist es, welcher es ihm ermöglicht, etwas Eigenes zu gestalten. Das ist ein Modus, welcher ihm endlich dazu verhilft, das Gegebene von sich aufbereiten zu können. Schneider leistet da manches Gute selbst ab. Währenddem er sich diese Sachen wieder und wieder anschaut, kommen ihm Gedanken und Ideen dazu ein. Da kann er dann seine Innenwelt etwas damit ausstatten und bebildern, was er dabei an sich selbst dazu vorfindet. Was er gestaltet hat, das verschafft ihm manchen Eindruck von dieser Welt und seinen eigenen Dingen. So lassen sich die Belange seines Lebens zusehends etwas besser klären. Auf diese Weise macht Schneider seine Hausaufgaben. Das dabei Gelernte versucht er hernach eingehend bei Werke umzusetzen. Diesen Vorgang setzt er bis hin zur Gewinnung eines Verständnisses für eine Methode der Mnemonik fort. Davon verspricht er sich etwas. Es soll ihm so einmal die Güte seiner eigentlichen Erinnerungen an sein bisheriges Dasein klar werden. Sein Vorgehen dabei ist einfach. Es schult auch seine Kognition. Beide Sachen, die Kognition und die Mnemonik, möchte er einmal gut im Alltag anwenden können. Das damit Verbundene bereitet er vor und übt auch etwas dazu ein. Das ist ihm zu einer lieben Pflicht geworden. Das überschüssige Potenzial der eigenen Dinge verringert sich dabei nach und nach etwas bei Schneider. Das Fass leert sich. Die Gefahren für ihn werden ebenfalls kleiner. Das Gefälle seiner Dinge führt zeitweise zwar leider zu einer überschäumenden Art des Autors, was er jedoch zusehends mehr in den Griff bekommt. Er hat das hier jetzt einmal so benannt, um es für sich zu späteren Zeiten wiederum festmachen zu können, was das für ihn bedeutet.